Erster, viele Leute schrien laut. Die Männer und Frauen waren wütend. Sie waren wütend auf ihre jüdischen Brüder. Zweiter, einige Leute sagten, wir müssen unsere Kinder geben. Dann bekommen wir Essen. Wir wollen leben. Dritter, andere Leute sagten, wir müssen unsere Felder geben. Wir müssen auch unsere Häuser geben. Wir brauchen Getreide. Alles ist sehr teuer. Vierter, wieder andere sagten, wir haben Geld geliehen. Wir brauchten es für die Steuer. Die Steuer war für den König. Fünfter, unsere Körper sind gleich viel wert. Unsere Kinder sind auch gleich viel wert. Aber wir müssen unsere Kinder verkaufen. Sie werden dann Diener. Einige Töchter sind schon Diener. Wir können nichts tun. Unsere Felder gehören jetzt anderen. Sechster, ich hörte ihre Klagen. Ich hörte ihre Worte. Ich wurde sehr wütend. Siebter, ich dachte darüber nach. Dann sprach ich mit den wichtigen Männern. Ich sagte, ihr nehmt zu viel Zinsen. Das ist nicht gut. Ich rief alle zu einer großen Versammlung. Achter, ich sagte zu ihnen, wir haben unsere Brüder freigekauft. Sie waren an andere Völker verkauft. Aber ihr verkauft eure Brüder. Sie sollen eure Diener werden. Die Männer waren still. Sie konnten nichts sagen. Neunter, ich sagte, das ist nicht gut, was ihr tut. Ihr solltet Gott ehren. Dann lachen unsere Feinde nicht über uns. Zehnter, ich und meine Leute haben auch Geld gegeben. Wir haben auch Getreide gegeben. Wir wollen das Geld nicht zurück. Wir wollen das Getreide nicht zurück. Elfter, gebt ihnen heute ihre Felder zurück. Gebt ihnen ihre Weinberge zurück. Gebt ihnen ihre Häuser zurück. Vergesst das Geld und das Getreide. Vergesst auch den Wein und das Öl. Zwölfter, sie sagten, wir geben alles zurück. Wir wollen nichts dafür. Wir machen es, wie du sagst. Ich rief die Priester. Sie mussten schwören. Sie schworen, dass sie es tun würden. Dreizehnter, ich schüttelte mein Gewand. Ich sagte, Gott soll jeden bestrafen. Wer sein Versprechen bricht, verliert alles. Alle Leute sagten, Amen. Sie lobten Gott. Das Volk tat, was es versprochen hatte. Vierzehnter, ich war Statthalter in Juda. Das war 12 Jahre lang. König Artasasta war König. Ich und meine Brüder nahmen kein Geld. Wir nahmen kein Essen. Das war mein Recht als Statthalter. 15. Frühere Statthalter nahmen viel vom Volk. Sie nahmen Brot und Wein. Sie nahmen jeden Tag viel Geld. Ihre Diener waren auch schlecht zum Volk. Aber ich tat das nicht. Ich hatte Respekt vor Gott. 16. Ich half auch beim Bau der Mauer. Wir kauften kein Land dafür. Meine Leute waren alle beim Bau. 17. Viele Juden aßen an meinem Tisch. Auch 150 wichtige Männer aßen dort. Leute aus anderen Ländern aßen auch bei mir. 18. Jeden Tag gab es viel Essen. Es gab einen Stier und 6 Schafe. Es gab auch Hühner. Ich bezahlte alles. Alle 10 Tage gab es viel Wein. Ich nahm kein Geld vom Volk. Das Volk hatte schon genug Lasten. 19. Mein Gott, denk an mich. Denk an alles Gute. Ich habe es für dieses Volk getan.